Anstatt Susan Eggers anzurufen, startet er am Nachmittag einen Zoom-Call. Er will ihr in die Augen sehen können. Zuvor hat er noch den Haushalt von Wilder County im vergangenen und im laufenden Jahr recherchiert und gefunden, was er erwartet hat. Eggers ist eine schmalgesichtige Frau mittleren Alters mit grauem Haar, Helm und runder Goldrandbrille. Typisch Buchhalterin, denkt Danny. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch. Hinter ihr hängt eine gerahmte, stark vergrößerte Version des Covers von »Unsere kleine Farm«. Zu sehen sind zwei kleine Mädchen, die hinten aus einem Planwagen spähen. Beide machen den Eindruck, sich zu Tode zu fürchten. »Mr. Coughlin«, sagt sie. »Ganz recht. Der Mann, den Sie gerade rausgeschmissen haben.« Eggers faltet die Hände und schaut direkt in die Bildschirmkamera. »Entlassen, Mr. Coughlin, und obgleich wir nicht dazu verpflichtet waren, haben wir Ihnen einen gültigen Grund genannt.« »Haushaltskürzungen, stimmt. Allerdings ist der Schulhaushalt des Countys dieses Jahr nicht kleiner, sondern sogar 10% größer. Hab mich im Internet vergewissert.« Sie schenkt ihm ein schmales Lächeln, das ausdrückt, »Ach, ihr Ahnungslosen!« »Die Inflation ist höher als unser Haushalt.« »Wie wär's, wenn wir einfach Tacheles reden, Miss Eggers?« sagt Danny. »Sie haben mich eben nicht regulär entlassen, sondern rausgeschmissen. Und das hat nichts mit dem Haushalt zu tun. Der Grund sind Gerüchte über ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe und dessen wegen man mich nicht angeklagt hat. Sagen Sie doch die Wahrheit, verdammt nochmal!« Susan Eggers ist es eindeutig nicht gewohnt, dass man so mit ihr spricht. Ihre Wangen röten sich und eine senkrechte Falte durchfurcht die bislang glatte Stirn. »Wollen Sie wirklich darüber reden? Na gut. Ich habe allerhand ziemlich unerfreuliche Informationen über Sie erhalten, Mr. Coughlin. Abgesehen von Ihrer derzeitigen Situation wurden Sie einmal wegen Verletzung eines Kontaktverbots festgenommen, nachdem Sie Ihre Ex-Frau gestalkt haben. Soweit ich weiß, saßen Sie damals in Wichita in Haft.« »Das mit der Haft stimmt wohl, aber er hat nur eine einzige Nacht in der Zelle verbracht, und zwar, weil er besoffen und renitent war. Das zu erklären wird allerdings nicht zu seinen Argumenten beitragen, nicht, dass er welche hätte.« »Sie haben mit einem Mann namens Gelbert gesprochen, nicht wahr? Sie oder Ihre Chefin? Der Inspektor beim KBI ist und der ein schwarzes Sakko und schlabbrige Jeans trägt.« Sie antwortet nicht darauf, blinzelt jedoch, das genügt ihm als Antwort. »Mr. Coughlin, meiner Ansicht nach ist das Schulamt Ihnen gegenüber mehr als großzügig. Wir bezahlen Sie bis Ende Juli für Arbeit, die und die erste Augustwoche, vergessen Sie die nicht.« »Ja, bis Ende Juli und die erste Augustwoche für Arbeit, die Sie nicht leisten werden?« Sie zögert, weil sie es offensichtlich nicht für richtig klug hält, weiterzusprechen, aber er hat ihr einen Stich versetzt. Wenn er die verdammte Wahrheit hören will, dann bitte sehr. »Nehmen wir einmal rein theoretisch an, dass Ihre aktuelle Lage eine Rolle gespielt hat. Ihr Name ist in der Zeitung in Verbindung mit einem furchtbaren Verbrechen aufgetaucht. Was würden Sie tun, wenn Sie zur Kenntnis gelangten, dass der Hausmeister einer Schule in Ihrem Bezirk, ein Mann, der täglich auf jugendliche Mädchen trifft, der Misshandlung seiner Ehefrau beschuldigt wurde und momentan von der Polizei zu einem Fall vernommen wird, in dem es um Vergewaltigung und Mord geht?«